Drogendealer und auch Mörder. Der Meier boxt sie alle raus. Falschaussagen, schwarze Gelder für ein Leben in Saus und Braus. Anwalt Dieter Meier, Partei geschmiert, sozial korrekt. Von Sylt bis tief nach Bayern holt er dich lächelnd aus dem Dreck. Mann, ruft ihn einfach an. Vergewaltigungstriebtäter bekommen Freigang auf Vertrauen. Und selbst wenn sie dann gleich morden, auf Anwalt Meier können sie bauen. Anwalt Dieter Meier, Partei geschmiert, sozial korrekt. Von Sylt bis tief nach Bayern holt er dich lächelnd aus dem Dreck. Mann, ruft ihn einfach an. Politiker mit Vergangenheit sind für Meier gar kein Problem. Angebot und auch Nachfrage gehören nun mal zum System. Anwalt Dieter Meier, Partei geschmiert, sozial korrekt. Von Sylt bis tief nach Bayern holt er dich lächelnd aus dem Dreck. Mann, ruft ihn einfach an. Konzernbosse jubeln vorher, denn sie wissen, es geht schon gut. Ganz egal, was es auch kostet, vor Meier zieht man seinen Hut. Anwalt Dieter Meier, Partei geschmiert, sozial korrekt. Von Sylt bis tief nach Bayern holt er dich lächelnd aus dem Dreck. Mann, ruft ihn einfach an. Wenn ein Wauwau einmal tötet, wird dem Besitzer Mut gemacht. Deutschland ist am liberalsten und Mörder haben's hier weit gebracht. Anwalt Dieter Meier, Partei geschmiert, sozial korrekt. Von Sylt bis tief nach Bayern holt er dich lächelnd aus dem Dreck. Mann, ruft ihn einfach an. Mann, ruft ihn einfach an. Oh yeah.